Okay, geht nochmal los. Okay, Prost. Prost, tschüss. Lass losgehen. Heut, heut, saufen wir die Sterne, ja, ja. Moin, moin, laufen gegen die Laterne, ja, ja. Heut, heut, saufen wir die Sterne, ja, ja. Moin, moin, ich seh schon wieder Sterne, ja. Canning West, Alter, lass mal einen saufen, Alter. Ja, ohne Pause, Alter, auf Dienst ohne Pause, Alter. Bin Canning West, Alter, von zu Hause her, Alter. Das war der Fest, Alter, für die schlimme Crew, Alter. Canning West, Alter, komm aus der Ferne, Alter. Moin, moin, ich seh schon wieder Sterne, Alter. Canning West, Alter, komm aus der Ferne, Alter. Moin, moin, laufen gegen die Laterne, Alter. Bin Canning West, Alter, bin Canning West, Alter. Bin Canning West, Alter, West, Alter, West, Alter, West, Alter. Heut, heut, saufen wir die Sterne, ja, ja. Moin, moin, laufen gegen die Laterne, ja, ja. Heut, heut, saufen wir die Sterne, ja, ja. Moin, moin, ich seh schon wieder Sterne, ja, ja. Heut, heut, saufen wir die Sterne, ja, ja. Moin, moin, laufen gegen die Laterne, ja, ja. Heut, heut, saufen wir die Sterne, ja, ja. Moin, moin, ich seh schon wieder Sterne, ja, ja. Ein Kenniger, Alter, lass mal einen saufen, Alter, wir sind viel zu nüchtern, Alter. Kenning, guck mich an, Alter, hast du das gehört, Alter? Okay, gib mich an, Alter, lass mal einen saufen, Alter. Sag auf Jitzen, Alter, lass mal einen saufen, Alter. Die ganze Crew, Alter, haben nichts zu tun, Alter. Kenning West, Alter, komm aus der Ferne, Alter. Moin, moin, ich seh schon wieder Sterne, Alter. Canning West, Alter, komm aus der Ferne, Alter. Moin, moin, laufen gegen die Laterne, Alter. Bin Canning West, Alter, bin Canning West, Alter. Bin Canning West, Alter, West, Alter, West, Alter, West, Alter. West, Alter. Heut, heut, so.